Der erste Schritt ist das Dekodieren. Es ist eine Wort-für-Wort-Übersetzung. Und dabei wird absolut nicht auf die Bedeutung oder Satzstellen geachtet. Das heißt, ganz kompromisslos wird das jeweilige Wort in die jeweilige Form übersetzt. Jetzt denken Sie bestimmt, das ist ja sehr mühsam. Aber bei den Bisons Computersprachkursen ist das bereits für Sie gemacht.